Der Dichter. Der Dichter ist ein Mann, der schreibt, was andere Leute lesen. Doch was er für sein Werk bekommt, reicht nicht mal für die... Geburtstagstrost. Der Dichter wird heut 70 Jahre. Ich greif zum Federhalter. Robert schreib ich. 70 Jahre, das ist doch kein... Der Kneipenpoet. Jetzt hat er lange gedichtet. Jetzt schreibt er den letzten Reim. Jetzt trinkt er sein Bier aus und zahlt und schwankt betrunken. Abendgedicht. Der Tag geht zu Ende. Der Abend kommt. Überall leuchten die Lichter. Wenn jemand das Schöne als ich hier beschreibt, dann nennt man ihn einen... Kleine Literaturkunde. Wenn es sich reimt, ist's ein Gedicht. Ist's ein Roman, dann reimt sich's. Ist es ein Sportbuch, dann geht's um Rekorde. Ist es ein Krimi, dann geht es um... Ein Kochbuch hilft in der Küche. Und hören Sie mal, bringt nur noch... Warten auf die Muse. Stunde um Stunde verstreicht, nichts hat der Dichter erreicht. Das Warten auf Einfälle bringt heute nur Reinfälle. Dichten ist nicht so.